Hallo, hallo, Eilmeldung hier aus dem Ach-Studio. Hier bin ich zusammen mit Jürgen und Dominik, die beide mal ganz kurz Hallo sagen, denn wir haben wenig Zeit. Ganz kurz Hallo. Sehr gut. Wir haben ein paar kleine Neuigkeiten, die insbesondere jetzt den Mai angehen, aber keine Angst, es gibt nicht weniger, sondern eigentlich eher mehr. Und mehr, da fangen wir doch erstmal an, es gibt nämlich Shirts. Das ist richtig, Philipp, es gibt Shirts. Wir haben es in der Vergangenheit schon angekündigt. Wir haben vor, euch im Juni diesen Jahres zeitlich limitiert fantastische Designs anzubieten. Diejenigen, die auf der Achterrasse bereit sind, haben schon das vorab gesehen, die Motive, die da im Spiel sind. Und was soll ich sagen, das Feedback war so gut, dass wir das jetzt quasi mit Nachdruck verfolgen. Stay tuned, es wird fantastisch. Und im Gegensatz zu der ersten Charge, die wir neulich angeboten haben, wird es diesmal auch Frauenshirts geben. Da freuen wir uns besonders drüber. Fantastisch, Dominik, das heißt, wir können auch mit Neuigkeiten von dir im Mai rechnen? Also tatsächlich hatte ich ein bisschen gehofft, dass du erst auf dieses Thema überleitest, weil als du am Anfang gesagt hast, so sag mal beide, ich habe schon wieder vergessen, was es war, hast du nur abgewartet, dass der Jürgen das sagt und hätte ich sagen können, ja, jetzt bin ich so beleidigt, dass ich einen Monat aussetze. Ja, nachdem das ja versaut ist, muss ich es jetzt einfach ganz plain sagen. Ja, tatsächlich setze ich einen Monat lang aus. Und werde dann gerne wieder im Juni einsteigen, aber das heißt, dass es quasi eine Ach-Folge ohne mich geben wird. Und da habt ihr auch schon was Brillantes vor, nicht wahr, Zwinker, Zwinker? Ja, ganz großartig. Und zwar, wir planen ein paar neue Bonusformate. Das Raten ist zwar immer schön und gut, aber wir wollen auch einfach neue Sachen ausprobieren. Und dabei wollen wir auch die Community mit einbeziehen, sei es andere Podcastende oder eben Leute, wie schon erwähnt, auf der Achterrasse. Und da haben wir schon so einiges vorbereitet, das kommt dann auf euch zu. Und im Mai werden wir auch eine kleine Kooperation mit den Herren von Entbehrliches haben. Also da kann man sich auch schon mal drauf freuen. Von daher, wer bis jetzt sagt, naja, die Bonussachen wiederholen sich so arg, ab dem Mai unbedingt reinhören. Sag mal, Philipp, Entbehrliches, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, sowas, ne? Das wäre, als würde ich dir ab und zu platzen. Hättest du mir schon mal davon erzählen können in der Vergangenheit. Aber apropos erzählen. Jürgen, du hast mich neulich gefragt, als ich von dem Taucher erzählt habe, wie kommt der eigentlich aus dem Wasser? Und was soll ich sagen? Ich habe es nicht gewusst. Aber wie immer, unsere Hörenden sind schlauer. Ja, du hast mir einen Bären aufgebunden und mir was von einer Leiter erzählt, die der dabei hat. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Und da danke ich der Katja, die uns eine Nachricht zukommen hat lassen und das korrigiert hat und gesagt, natürlich kommen die genauso ins Wasser, wie sie aus dem Wasser kommen, nämlich mit einem Arm. Also hoffentlich haben sie zwei Arme, aber normalerweise ist dann so ein Schiff dabei, das so einen Kran hat, den es dann so über Bord schwenkt und dann den Taucher ablässt und später wieder hochholt. Jetzt weiß ich nicht, ob die da bei dieser konkreten Folge, über die wir da geredet haben, auch so einen Arm hatten, aber ich nehme an, es wird entweder ein Arm oder eine Leiter gewesen sein. Ja, super. Und wenn wir schon beim Thema Korrekturen sind, ich habe ja auch erzählt von wegen Blutspenden und Knochenmarkspende, DKMS und Co. Und da bin ich einem Irrtum aufgelegen. Das finde ich total krass, weil das glauben immer noch ganz viele Leute, dass wenn man so Stammzellen spendet, dass man dann einen Piekser in den Rücken kriegt. Ist aber Quatsch, haben wir auch erfahren. Ja, jetzt hast du es eigentlich schon verraten. Ich würde mich aber ganz, ganz, ganz herzlich bei Andreas bedanken, der uns dazu eine E-Mail geschickt hat. Der hat nämlich gesagt, er weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit Knochenmarkspenden überhaupt nichts zu tun hat, sondern es ist eine Stammzellenspende. Also man kann das natürlich auch aus dem Knochenmark machen, aber heutzutage wird das in der Regel aus dem Rückenmark gespendet. Und weißt du das jetzt, weil er selber gespendet hat? Nee, weil er eine Spende bekommen hat. So, ich habe jetzt mal kurz überlegt, ob das jetzt pietätlos ist, aber wir haben ja nur seinen Vornamen gesagt, das kann man schon machen. Ich glaube, er findet es jetzt nicht so schlimm, wenn wir darüber reden. Piep, der Jürgen erzählt selbst in der Korrektur Quatsch. Es wird nicht aus dem Rückenmark gespendet, sondern es wird aus dem Blut gespendet. In Einzelfällen kann das auch aus dem Knochenmark gespendet werden, das wird dann unter Narkose aus dem Becken entnommen. Aber in der Regel ist es aus dem Blut und das kriegt man dann auch wieder zurück. Also das ist ein bisschen wie Dialyse, völlig schmerzfrei, überhaupt kein Stress, dauert nur eine Weile. Aber Nur um das mal klarzustellen. Piep! Also vielen Dank auf jeden Fall für diese kleine Korrektur. Nicht, dass wir hier die DKMS preisen und sagen, alle Leute sollen sich tief in den Rücken bohren lassen und am Ende ist es eigentlich was ganz anderes. Genau, da braucht man keine Angst haben und vor so Krams. Genauso wie man keine Angst haben muss vor den Bonusformaten im Mai. Ja, genau. Ja. Genau wie das hier. Es wird ein bisschen Anarchie. Ja. Ja, aber es wird gut werden. Also ich bin mir sehr sicher, mit den Bonusformaten, ich habe mega Bock, wirklich neue Sachen auszuprobieren und auch die Ideen, die wir jetzt schon intern hatten. Ich sage mir so, ich freue mich sehr drauf. Ob es was also wird oder nicht, das dürft dann ihr entscheiden, liebe Hörende. Das ist auch das, was mir ganz wichtig ist bei der Sache. Das ist was, wir haben jetzt gemerkt, nach irgendwie 4 Jahren mit diesem Ratespiel, okay, man kann das machen, ja. Wir wissen auch vorher dann immer schon, wie es ausgeht. Und das ist was, wo jetzt unsere Motivation vielleicht in den letzten Monaten auch so ein bisschen, ich will nicht sagen gelitten hat, aber gelitten hat. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einfach geile andere Sachen. Und das kann jetzt wirklich ganz unterschiedliche Auswüchse haben. Und wir kippen mal alles über euch aus und schauen, was dann uns langfristig begeistert. Und wo wir wirklich auch mit viel Spaß und mit viel Elan noch Jahre weiter produzieren können. Also von daher werden wir jetzt wahrscheinlich so eine Phase haben, wo wir einfach ganz wild mal verschiedene Dinge ausprobieren und auf euer Feedback hören und auf unser Feedback hören und dann gucken, wie es dann da weitergehen wird. Und für diejenigen, die sich wundern, was denn mit ihren Folgen passiert, die sie eingeschickt haben, seid versichert, dass wir uns was überlegen werden. Also da ist keine Arbeit umsonst passiert. Das werden wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Aber inwiefern wir wirklich jede Folge, die uns eingeschickt würde, dann zu einer einzelnen Folge machen, also das ist definitiv dann etwas, wo wir in der Zukunft mal gucken müssen, wie wir das quasi noch begeisternder hinkriegen. Ja, sozusagen. Es kann auch sein, dass die Bonusfrequenz sich vielleicht ein bisschen verändern wird. Also wir wollen weiterhin so ungefähr eine richtige Folge pro Monat haben. Wenn Dominik dann wieder da ist, werden wir diesen Rhythmus auch wieder ganz normal einpegeln, was die Bonusfolgen angeht. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir dann Bonusfolgen haben, werden die vielleicht mal eine Stunde gehen oder mal eine halbe, dann kann es halt sein, dass wir dafür mal eine Woche aussetzen danach. Und das müssen wir jetzt erstmal, glaube ich, für uns so ein bisschen herausfinden und ich bin sicher, ihr werdet davon erfahren. Also zusammenfassend, alles neu im Bonusland. Mit den langen Folgen geht es auch wieder weiter. Von daher, so viel ändert sich ja dann doch nicht. Also die guten Sachen bleiben. Mit den, Juni. Mit den langen Folgen geht es, also mit den, wir werden eine lange Folge mit Entbehrliches machen. Das wird aber auch eher was Außergewöhnliches. Und dann im Juni werden wir wieder ganz normale volle 8 Episoden aufnehmen. Genau, stimmt. Also ab Mai sozusagen im Sinne von nach dem Mai. Nicht, dass wir jetzt dann für diese Korrektur wieder eine Korrektur veröffentlichen müssen, dann werden wir nicht fertig. Also ich bin verwirrt, ich weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich mache mal eine Fußnote hin. Vorne haben wir schon hinter uns gelassen und hinten kommt gleich. Ah ja. Ja. Es wird alles super. Ich sag's, wie es ist, es wird alles super. Ja. Na dann. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Sehr gut. Das ist so ein schöner Spruch, der ist so abgedroschen, wie er ist. Ja, aber ich mag ihn auch sehr gerne. Wisst ihr, was ich auch mag? Euch und Folgendes zu sagen. Oh. Gute Nacht, Josh. Nacht, Joschi. Gute Nacht, Josh. Jetzt hätte ich mich fast verplappert zum Thema Josh. Verrate ich aber nicht. Ja. Hashtag Schlafshirt. Psst. Jetzt aber hier Schluss. Psst.